Reinhard! Reinhard! I've been called to the ministry. Ich bin in den Dienst berufen. How do I find my purpose, my ministry, my, what God wants me? Wie finde ich den Zweck meines Dienstes raus, das, was Gott von mir möchte? Reinhard! I think I'm called to be a prophet. Ich denke, ich bin dazu berufen, ein Prophet zu sein. What do you think? Was denkst du? Ich kann dir sagen, was ich denke. Du bist nicht dazu berufen, ein Prophet zu sein. Reinhard, sei nicht so gemein. Schau. It's quite simple. Ist ganz einfach. First of all, clericalism is not from Jesus. Erstens, Klerikalismus ist nicht von Jesus. What's clericalism? Was ist Klerikalismus? Professional ministers. Also professionelle Leute, die im Dienst stehen, also professionell das ausführen. The first 300 years in the church, there was no pastor salary. In den ersten 300 Jahren, wo die Gemeinde entstanden ist, gab es keinen Lohn für einen Pastor. Interesting, huh? We make ministry something that is positional and that is hierarchical and that is clerical. Wir haben den Dienst etwas gemacht, das positional ist, hierarchisch und Klerikalismus. Also mit Klerikalismus. Clerical. Genau. Positional, Klerikalismus und hierarchisch. So do I believe that you are called to the ministry? Also glaube ich, dass du für den Dienst berufen bist. If you're a Christian, for sure. Wenn du ein Christ bist, klar. Because the Bible says, as a Christian, everybody is in ministry. Weil die Bibel sagt, als Christ sind wir alle im Dienst. Look, what is ministry? Also was heißt Dienst, im Dienst stehen? Den Herrn dienen. Here's what Paul teaches us. Und hier ist, was Paulus uns lehrt. Everything you do, do unto the Lord. Alles, was du tust, tu das für den Herrn. Change the diapers of your little baby is actually ministry. Also wenn du deinem kleinen Kind die Windeln wechselst, ist es auch im Dienst stehen. To actually clean the house is ministry. Und auch das Haus zu putzen ist Dienst. This whole separation of spiritual and natural is not in the Bible, it's not in the New Covenant. Diese ganze Trennung vom Geistlichen und Natürlichen ist nicht in der Bibel und schon gar nicht im Neuen Bund. Just a few days ago, vor ein paar Tage, I had a young man sitting at the other side of me right here. Hatte ich einen jungen Mann, der mir gerade hier gegenüber saß. And here is what I told him. Und hier ist, was ich ihm gesagt habe. I looked in his eyes and I said, ich habe ihm in die Augen geschaut und gesagt, finally forget this stupid stuff about ministry. Wirst du endlich dieses dumme Zeug über den Dienst vergessen? That young man is throwing away a marriage because he doesn't want to get this idea of ministry out of his head. Dieser Mann ist dabei, seine Ehe zu verlieren, weil er diese Idee vom Dienst nicht loslassen will. It's like, I even said to him, why would you be so stupid? Ich habe ihm gesagt, wieso würdest du so blöd sein? I said, listen, the apostle Paul knew that he was called to be an apostle, a sent one of Jesus Christ. Ich habe ihm gesagt, schau, der Apostel Paulus, der wusste, dass er berufen ist, ein Diener zu sein oder ein Gesandter. Und das ist, was er sagte. I worked day and night. Er sagte, ich habe Tag und Nacht gearbeitet. And he wasn't talking about preaching. Und er redete nicht davon zu predigen. He was talking, he was making tents so that he could sustain the people who helped him preach the gospel. Sondern Paulus hat Zelte hergestellt, damit er den Leuten helfen kann, denen er das Evangelium predigte. Do you know, if you really study carefully, also wenn du sorgfältig studierst, you will find that a pastor was never, ever, ever supposed to lead the church. Dann wirst du sehen, dass ein Pastor nie dazu berufen wurde, die Gemeinde zu leiten. Never, never, never, never. Gar nie. So we have to change the whole idea about ministry. Also wir haben die ganze Idee von Dienst geändert. Trying to find our ministry and always think about something spiritual, something clerical, something so wrong. Und wenn wir über den Dienst nachdenken, denken wir immer über Klerikalismus nach oder etwas sehr Geistliches. I'm going to give you an example that I hope you can understand. Und ich werde euch ein Beispiel geben, von dem ich hoffe, dass ihr es versteht. We run a school that's called the School of the Prophetic and the Supernatural. Wir haben eine Schule und die Schule ist die Schule vom prophetischen und übernatürlichen genannt. Sie ist sehr kraftvoll. Impacting, life transforming. Und diese Schule verändert Leben und ist so here is what's happening. Greifbar. Und da ist was passiert. That I am the founder of this school. Ich bin der Gründer dieser Schule. I've got people who help me. Und ich habe Leute, die mir helfen. The school was actually based, or it was born out of a Freddie Bird, that a South African prophet, prophesied over me about 30 years ago. Diese Schule wurde aus einer Prophetie herausgeboren, die ein Prophet aus Südamerika über mich aussprach vor ungefähr 30 Jahren. So, it was clearly born of the heart of God. Und es war ganz klar auf dem Herz Gottes. When I made this decision that the school needs to be opened. Und als ich diese Entscheidung traf, dass diese Schule eröffnet werden sollte, I looked at Daniel and I said, habe ich Daniel angeschaut und gesagt, Daniel, if you want to work full time, I'll pay you this amount of money. Daniel, wenn du vollzeitlich für mich arbeiten willst, dann würde ich dir so und so viel bezahlen. And you can live for free in my house. Und du kannst in meinem Haus leben, ohne etwas zu bezahlen. All costs paid. Alles bezahlt. Debbie intervened and said, that's not fair. Und Debbie ist eingeschritten und hat gesagt, aber das ist nicht gerecht. She said, you're paying him more than Vinicius. Weil du würdest ihm ja mehr bezahlen als dem Vinicius. Vinicius has a wife. Vinicius hat eine Frau. He's a child. Und ein Kind oder zwei. He takes care of your company and he earns less. Und er schaut für alles und umher. I said, wrong. I guess I have to raise Vinicius' salary. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ich muss, glaube ich, dem Vinicius seinen Lohn auch erhöhen. So here's what happened. Und hier ist, was passiert ist. Daniel works. Daniel arbeitet. What does he do? Und was tut er? He organizes a chakra, a farm. Er organisiert den Ort, wo wir mit der Schule sind. So he like has an office job. Und er hat wie einen Bürojob. Answers the messages, works through all this administrative stuff. Er beantwortet Nachrichten und arbeitet durch all diese Büroarbeiten. So we go to the EPS. Und dann gehen wir zum EPS. I teach the whole weekend. Und ich lerne das ganze Wochenende. See the power of God change lives. Und wir sehen, wie die Kraft Gottes Leben verändert. Here is what people see. Und hier ist, was die Leute sehen. Wow, what a powerful ministry Reinhard has. Wow, Reinhard, was hast du für einen kraftvollen Dienst? Here is what I see. Aber hier ist, was ich sehe, I drive home. Wenn ich nach Hause fahre. Man, what Jesus did for us. Wow, so genial, was Jesus durch uns gemacht hat. It's exciting. Das ist so begeisternd. See, I never for one moment ever, and this is honestly the truth. Schaut, ich habe noch nie für keinen Moment, und das ist wirklich wahr, I considered what I do in the EPS more important than what Daniel does. Habe ich gedacht, dass das, was ich im EPS tue, wichtiger ist als das, was Daniel tut. You know why? Und wisst ihr wieso? I didn't have this religious idea about ministry. Weil ich nicht diese religiöse Sicht über Dienst habe. When I go and see an old lady struggling with her shopping bags and I carry them for her, I've just ministered to the Lord. Wenn ich eine alte Frau sehe, die da kämpft mit ihren schweren Einkaufstaschen und ich gehe und helfe, dann habe ich gerade dem Herrn gedient. When I cook something for my wife or bring a coffee in bed, I've just ministered to the Lord. Oder wenn ich für meine Frau koche oder ihr einen Kaffee ans Bett bringe, dann habe ich dem Herrn gedient, dann stehe ich im Dienst. Jesus himself taught us this. Jesus selber hat uns das gesagt. Whatever you have done to one of the least of mine, you have done unto me. Was auch immer ihr dem Geringsten getan habt, das hat ihr mir getan. So I don't have this idea that ministry is to preach in front of crowds. Also ich glaube nicht, ich habe nicht diese Idee, dass Dienst bedeutet, vor vielen Leuten zu predigen. In 2001, 20 years ago, God knocked that out of me. Im 2001, also genau vor 20 Jahren, hat mir Gott diese Idee ausgetrieben. Es hat mich fast umgebracht. But it got knocked out of me. Aber es wurde mir ausgetrieben. And this has been one of the most wonderful and freeing experiences of my whole life. Und das war einer der befreiendsten und besten Erfahrungen meines Lebens. I'm going to give you a very simple clue. Und ich werde dir einen ganz einfachen Tipp geben. Your primary calling is for you to be the passionate bride of Jesus Christ. Deine erste Berufung ist, dass du eine leidenschaftliche Braut von Jesus Christus bist. That's the primary calling. Und das ist deine erste Berufung. If you follow and pursue your primary calling to be a lover of Jesus Christ. Und wenn du diese Berufung nachfolgst, dieser leidenschaftlichen Braut von Jesus zu sein, und wenn Gott dann etwas Spezifisches zu tun hat für dich, wie weißt du, wie du das herausfinden wirst? Einfach so. Jesus ging auf der Erde umher. There were thousands of people. Und da waren Tausende von Leuten. He looks at one. Und er schaute einen an. Peter. Petrus. Follow me. I'm going to make you an apostle. Folge mir nach. Ich werde dich ein Apostel machen. No. Nein. No. Hey, John. Hey, Johannes. You're an apostle too. Du bist auch ein Apostel. I love all of you. I love all of you. You're wonderful people. Ich liebe euch alle. Ihr seid wunderbare Leute. James. Jakobus. Jesus told everyone who he specifically wanted to do a specific thing. Jesus hat es denjenigen gesagt, den, mit denen er etwas Spezifisches tun wollte. We have this idea. Und wir haben diese Idee. Jesus stood in front of the thousands of people. Jesus stand vor Tausenden von Leuten. And he said. Und er sagte. 12 of you are chosen to be my apostles. 12 von euch seid, ihr seid erwählt, ein Apostel zu sein. Now you have to spend the last 2.5 years, next 2.5 years. Und jetzt müsst ihr die nächsten 2.5 Jahre damit verbringen. Seeking my face. Und mein Angesicht suchen. Finding out your calling. Und eure Berufung rausfinden. If you're lucky, you find it. Und wenn ihr Glück habt, werdet ihr sie finden. If you're not lucky, you live the whole rest of life with this uncertainty, do I have a ministry or don't I have? Und wenn ihr kein Glück habt, dann werdet ihr den Rest eures Lebens mit diesem Zweifel verbringen, ob ihr einen Dienst habt oder nicht. Where do we get that from? Surely not from the Bible. Von wo haben wir diese Vorstellung? Sicher nicht von der Bibel. Chill. Entspanne dich. Be the bride of Jesus. Sei diese Braut Jesu. Loving. Liebe ihn. When he says, und wenn er sagt, hey, do this. Hey, mach das. Go and do it. Dann mach es. And be happy. Und sei glücklich.